Hallihallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Was ist das hier? Tja, also zunächst, ich bin David und ich mache mir Gedanken über alles Mögliche und versuche, logisch an Dinge heranzugehen, von denen ich bisher geglaubt habe, dass sie so sind, wie mir erzählt wurde. Nur musste ich eben immer wieder feststellen, dass viele Dinge eben nicht so sind und diese Gedankengänge bzw. Schlussfolgerungen, die ich durch mein Nachdenken erreicht habe, die möchte ich auf dieser Plattform durch diesen Podcast mit dir teilen. Wie der jetzt letztlich heißt, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, aber ich denke drüber nach, den mal logisch zu nennen. Klingt ganz gut, oder? Naja. In dieser ersten Folge möchte ich Grundsätzliches besprechen, erörtern. Ist vielleicht das bessere Wort. Und zwar geht's um das Vakuum. Also zumindest um das, was wir als Vakuum bezeichnen. Da ist ja die generelle Auffassung, dass das Vakuum leer ist. Wir sagen Vakuum und meinen damit leer. Ich möchte heute aber darüber sprechen, dass das Vakuum alles andere als leer ist, sondern dass es eigentlich unglaublich voll ist. Aber vielleicht komme ich dazu erstmal später. Das müsste als Einleitung zumindest jetzt mal reichen. Was damit im Zusammenhang steht, ist der Grundgedanke, dass wir Materielles als etwas erachten, das ist. Also sozusagen, das mehr ist als zum Beispiel Luft. Wenn wir zum Beispiel mal das Beispiel eines Steins nehmen, dann ist ein Stein irgendwie da und die Luft außen herum ist irgendwie nicht da. Ich meine, okay, die Luft können wir auch atmen und da ist wohl Sauerstoff drin und Stickstoff und so ein ganzer Krempel, aber der Stein scheint irgendwie mehr zu sein. Dadurch, dass er eben, vor einem liegt, einem auf dem Fuß fällt oder auf dem Kopf, wie auch immer. Er kann auch von, Steinschleudern so, ihr kennt die Geschichte, David, hahaha. Was gibt's noch? Also es gibt zum Beispiel Steine, es gibt Holz, es gibt Menschen. Genau, Menschen, Tiere, Holz, genau, da haben wir Bäume, Pflanzen generell und so weiter. Und weil wir diese Dinge sehen können und weil sie uns oft in den Weg stellen oder, wie soll ich sagen, so Art Grenzen bilden, um die wir herumdenken oder herumgehen müssen, deswegen denken wir, diese Dinge sind da. Okay, das ist mal die erste Schiene. Dann gibt es die Dinge, von denen wir eben meinen, dass sie nicht da sind. Zum Beispiel, mir fällt pauschal und spontan das Licht ein. Mir fällt spontan ein die Luft. Mir fällt das Vakuum ein und andere Dinge, die wir so nicht sehen können. Ich meine, was gehört denn in die Kategorie Luft? Gase allgemein, alles, was so rumschwebt und für unsere Augen nicht unmittelbar erfassbar ist, das negieren wir nicht. Wir wissen irgendwie, dass es da ist, aber wir denken im Alltag jetzt nicht wirklich darüber nach. Was die Luft angeht zum Beispiel, denken wir insofern drüber nach, wenn es darum geht, Propeller zu entwerfen, Turbinen für Flugzeuge zu bauen und so weiter. Oder wenn wir an die Tragflächen eines Flugzeugs denken oder wenn wir Vögel durch die Luft fliegen sehen. Das sind ja alles so Umstände oder Dinge, die uns schon zeigen, dass die Luft irgendwie was ist, aber sie ist eben ein bisschen fusselig und nicht irgendwie nicht greifbar. Ne? Ich meine, wenn du deine Hand jetzt vor dir einfach mal öffnest und zumachst, dann wirst du feststellen, dass du jetzt nicht unbedingt viel in der Hand hast. Aber das ist nicht so. Darum geht es hier irgendwie und ich versuche gerade den Faden aufzugreifen. Also wir haben jetzt auf der einen Seite mal die materiellen Dinge besprochen und wir haben die, eher immateriellen Dinge besprochen. Gut, wir haben zwei Schienen. Gehen wir auf die dritte. Ich habe ja anfangs angesprochen, dass das Vakuum nicht leer ist, sondern voll ist. Und das führt mich zu dem Punkt, dass wir heute mal das Experiment machen, Dinge einfach mal auf den Kopf zu stellen. Man sagt ja gerne, das Glas ist halb leer. Eigentlich ist es halb voll. Bringt mich das jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wer weiß, was du gerade machst. Vielleicht joggst du herum oder du hörst mir einfach nur zu, wie ich wirr in meinen Gedanken stöbere. Ich versuche, zum Punkt zu kommen. Kleinen Moment. Ich ordne mich. Ah, dieses Freisprechen ohne Konzept. Ich meine, letztlich, ich habe ein Thema im Kopf, über das ich sprechen will. Und ich habe mir so Grundgedanken gemacht, wie ich dir das beibringen möchte, beziehungsweise wie ich dir davon erzählen möchte. Aber irgendwie ist das gerade jetzt so ein bisschen weg. Egal. Ich denke jetzt so generell an die Unterschiede von Schwarz und Weiß. Nehmen wir mal Schwarz. Die Farbe Schwarz, die impliziert, wenn wir das sehen, also im Kontrast jetzt zu Weiß, dass da irgendwas ist, dass es das irgendwie Materie sein könnte. Nimm mal ein weißes Blatt Papier und mal da einen schwarzen Punkt drauf. Dann siehst du plötzlich, ah, da ist was. Ne? Genau. Und wenn du jetzt angenommen, du hättest ein schwarzes Blatt Papier und würdest darauf einen weißen Punkt machen, was würdest du dann sehen? Das wäre doch, also stimmst du mir zu, wenn wir generell so sagen könnten, das ist ein Loch? Also da ist irgendwie jetzt nichts mehr. Also in dem Schwarz ist ein weißer Punkt und dieser Punkt heißt dann doch, da ist irgendwie was weg. Und genau das ist das Vakuum. Seltsam, oder? Also, wenn wir mal diese... Wenn du mich denken hören könntest. Okay. Wenn wir das mal energetisch oder auf der Energieebene betrachten, dann können wir ja sagen, irgendwas, irgendeine Materie entsteht in etwas anderem, weil nichts kann in nichts entstehen. Oder? Also, man kann ja, klar, es gibt diesen Spruch aus dem Nichts. Aber der stimmt ja irgendwie gar nicht. Versuch dir mal das Nichts vorzustellen. Das ist erstens unglaublich schwierig und zweitens auch überhaupt nicht nötig, weil es nicht nichts gibt. Es gibt immer nur alles. Genau, das ist ein total cooler Ansatz. Also wenn wir dieser Floskel verfallen sind, es entstand aus dem Nichts, dann können wir die gleich mal streichen. Das ist nämlich Bullshit. Viel besser wäre, wenn wir sagen, das ist ein Teil, der sich aus der Gesamtkapazität entwickelt hat. Du kannst dir also vorstellen, dass das Vakuum generell das Potenzial in sich trägt, dass darin alles entstehen kann. Was wiederum heißt, dass wenn etwas entsteht, es nur ein Teil dessen ist, aus dem es entstanden ist. Klingt das für dich logisch? Also in meinem Kopf funktioniert's. Nochmal. Wenn ich jetzt annehme, dass das Vakuum oder das Nichtvorhandensein von allem, nicht das Nichtvorhandensein von allem ist, sondern eben das Potenzial von allem ist. Das heißt, dass im Vakuum alles drin ist, als, wie soll ich sagen, als Potenzial. Dann entsteht in diesem Vakuum ein Hohlraum, der als Informationshohlraum bezeichnet werden könnte, der sich dann letztlich als das manifestiert auf einer bestimmten Ebene, die wir wahrnehmen können. Das kann auch auf anderen Ebenen geschehen. Aber ich gehe jetzt mal auf die Ebene ein, die wir sehen können. Also, wir haben also das Vakuum und in dem Vakuum ist das Potenzial, dass ein Stein entstehen könnte. So. Jetzt sagt sich das Vakuum eben an einem gewissen Punkt, hey, hier einen Stein hinzusetzen, das ist eine gute Idee. Also nehme ich alle anderen Informationen weg, die nicht dieser Stein sind. Und dann ist da plötzlich ein Stein. Klingt doch schlüssig, oder? Und nicht nur, dass das schlüssig ist, sondern ich bin der festen und unglaublichen Überzeugung, dass das genauso ist. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die eingehen möchte. Vielleicht teilweise, aber jetzt nicht so explizit. Es geht bei jeder materiellen Manifestation genau um diesen Punkt. Jetzt ist es so, dass es natürlich außer Steinen noch viele andere Dinge gibt. Das haben wir ja vorhin schon besprochen, ne? Es gibt zum Beispiel Pflanzen und Menschen. Gehen wir doch mal auf einen Mensch ein. Wieso nicht? Ist zwar eine sehr komplexe Struktur, aber warum auch nicht? Jetzt sagt sich das Vakuum an einem bestimmten Punkt, gut, Ich ziehe mich so weit zurück, dass genau ein Mensch übrig bleibt. Der hat einen Körper und dieser Körper besteht aus einem, naja, wie soll ich sagen, aus einem Rumpf und naja, so ein bisschen Hüfte und Beine und Arme sind auch dran und Kopf ist auch dran. Wenn wir uns diesen Körper jetzt mal so anschauen, ne? Wir haben hier irgendwie so eine hübsche nackte Frau oder einen hübschen nackten Mann, dann macht es das Ganze ein bisschen attraktiver. Und wir schauen uns den mal an und drehen den mal so in Gedanken von oben nach unten, links nach rechts, einfach mal so umdrehen, ne? Dann sehen wir, dass dieser Körper umschlossen ist von Haut. Das klingt jetzt irgendwie simpel, aber ist erstmal so. So, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen, dann haben wir Gewebestrukturen. Und wenn wir noch tiefer reingehen, dann haben wir, keine Ahnung, Adern und sowas. Und wir haben Flüssigkeiten innerhalb dieser Adern, die sich bewegen. Und wenn wir noch ganz, ganz, ganz tief reingehen, dann werden wir irgendwann mal auf Zellstrukturen oder, naja, kann man das mikrobiologische Strukturen nennen, so generell? Und diese wiederum sind auch wieder nach, ja, die haben auch eine gewisse Struktur, sind sozusagen auch Körper, also sind Körper in einem Körper. Und diese wiederum sind wiederum aufgeteilt in, naja, du weißt, wo das hingeht, ich könnte das jetzt ewig fortsetzen. So, also das Vakuum hat sich an, egal welcher zu definierenden Stelle, eben so zurückgezogen, dass ein gewisses Objekt besteht. Das war das Innere des Körpers zum ersten Mal. Gehen wir mal nach außen. Was haben wir denn? Also wir haben die Haut irgendwie als Grenze mal festgelegt. So. Was ist denn jetzt was ist denn die Umgebung, in der so ein Körper existiert? Da können wir doch pauschal sagen, das ist eine gasförmige Umgebung. Ja. Genau. Was sind denn verbindende Elemente in diese Gasschicht der Haut? Naja, zum einen mal dringt diese Gasschicht in der Porenstruktur der Haut, also das verläuft irgendwie so ein bisschen, ne? Die Haut an sich ist ja jetzt kein festes, plastikartiges Element, sondern die hat ja ganz viele Kerben und Rillen und Strukturen. Da musst du dir bloß mal deine Fingerkuppe angucken oder deine Achsel. Das ist ein bisschen eklig. Nein, also generell Poren meine ich damit, Schweißporen oder so. Ne? Das sind ja alles ja, Kerben, Aushöhlungen und so weiter. Und die gehen nach innen sozusagen. Und dann haben wir so Haare. Also wir haben Haare, die aus der Haut rauswachsen und sich irgendwie so in diese gasige Umgebung, naja, reinstechen, reinarbeiten. Ja, ich glaube, das trifft's. Also, wenn wir es ganz genau betrachten, dann ist die Haut eigentlich keine direkte Grenze, sondern sie ist sozusagen ein Verlaufs, naja, das ist ein Element, das so mit dem Inneren und dem Äußeren ja, es bildet schon eine Grenze, aber worauf ich raus will, ist, dass das so ein bisschen verwaschen ist. Ich hoffe, du kannst mir da folgen. Also, das ist nicht ganz klar definiert, sondern es ist eben so ein Übergang. Ne? Okay. Das heißt, letztlich kann man die Haut als trennendes Element von Körper und umgebender Gasschicht gar nicht so festmachen. Es ist alles so ein bisschen, naja, ich sag gern wischiwaschi und schwammig. Also, es ist nicht klar definiert. Nur weil wir das so wahrnehmen. In unserer visuellen Beobachtung heißt es nicht eben, dass es auch genau so ist, sondern wir müssen da wirklich beobachten und feststellen, dass es ein Übergang ist und keine klare Grenze. So, jetzt haben wir diese umgebende Gasstruktur, die Luft. Gehen wir doch einfach mal auf die näher ein. Was sind denn die Grenzen der Luft? Naja, die Grenzen dieser Luft sind eben andere materielle, härtere, sage ich jetzt einfach mal, härtere materielle Dinge. So zum Beispiel Menschen, so zum Beispiel Bäume. Wobei den Bäumen ihrer Rinde und den Blättern natürlich dieselben Eigenschaften innewohnen wie der menschlichen Haut jetzt, so als Grenze oder eben nicht Grenze gedacht. Noch eine starke Grenze für die Luft sind, beziehungsweise ist die, naja, diese Erdkugel an sich, ne, wenn wir das jetzt mal global betrachten. Dann haben wir haben Wasserschichten, wir haben Erde, wir haben Steine, wir haben Berge und so einen ganzen Krempel. Das ist nach unten und irgendwie auf der Oberfläche. Und jetzt, was passiert denn nach oben? Nach oben haben wir Wenn wir jetzt mal von der Erde wegzoomen, so, also stell dir mal dieses Bild der Erde vor aus dem Space Shuttle oder stell dir mal vor, du stehst auf dem Mond und würdest die Erde als Kugel sehen, dann haben wir ja eigentlich gelernt oder wir haben diesen visuellen Eindruck in unserer Erinnerung, dass die Erde von einer hauchdünnen, naja, Atmosphäre umgeben ist. Und scheinbar ist es wohl eine Grenze. Aber wenn wir da jetzt näher ranzoomen, dann stellen wir fest, dass diese Gasschicht eigentlich jetzt von wegen Universum oder All, wie auch immer man das nennen möchte, und der Gasschicht der Erde, dass da ein fließender Übergang besteht. Das heißt, je näher wir dieser Atmosphäre kommen, desto unscheinbarer wird die Grenze der Atmosphäre an sich und es ist einfach ein schleichender, ein sanfter Übergang, ein Verlauf von Atmosphäre ins All, ins Universum. Ja, und jetzt kommen wir langsam mal so ein bisschen zu interessanteren Sachen. Das war jetzt alles ein bisschen Vorgeplänkel. Mal eine Frage an dich. Warum glaubst du, bleibt die Atmosphäre da, wo sie ist? Ich mache jetzt absichtlich mal eine kleine Pause. So, in deinen Kopf könnten jetzt wahrscheinlich Begriffe strömen wie, ja, das ist die Gravitation, die hält. Ja, sage ich, möglich. Das kommt drauf an, was man unter Gravitation versteht, sage ich auch noch. Was verstehst du denn unter Gravitation? Und ich nehme das jetzt mal vorweg, ich bin mir relativ sicher, dass du. Kleiner Einschub. Es gab ja mal Newton, ne, der unterm Apfelbaum saß und dem irgendwie, sagt man sich, ne, da gibt es diese Geschichte, Apfel fällt auf den Kopf und so. Und dann hat er plötzlich entdeckt, dass, naja, dass es sowas wie Gravitation gibt und dass Dinge von oben runterfallen. Das ist schon mal nicht schlecht. Was impliziert denn dieses Apfelbeispiel? Das sagt dir, dass die Erde den Apfel anzieht, richtig? Ha, habe ich dich. Aber heute sind wir ja bei der Umdrehfolge. Was wäre denn, jetzt mal angenommen, du würdest völlig frei an dieses Thema rangehen und mal alles vergessen, was du bisher so meinst zu wissen. Ich gebe dir mal folgendes Gedankenexperiment. Was wäre denn, wenn der Apfel nicht angezogen wird von der Erde, sondern wenn er auf die Erde gedrückt würde? Wieder eine kurze Pause. Das heißt, erinnere dich mal an Asterix. Wenn, ich weiß nicht, ob du die Comics kennst, aber da gibt es diesen Häuptling. Keine Ahnung, Majestix vielleicht, glaube ich. Und der sprach ja oft davor: Oh mein Gott, da fällt uns ja der Himmel auf den Kopf oder irgendwie so. Würde der Himmel tatsächlich fallen? Ich meine, letztlich. Nochmal, kleiner Einschub. Barometer, ne? Was messen wir denn mit einem Barometer? Genau, den Luftdruck. Wo. Eigentlich ist es total simpel, das ist so cool. Also, wie meinst du denn, entsteht Druck? Ne, also, ich meine, Druck ist doch ganz simpel. Irgendetwas drückt auf etwas anderes und dadurch entsteht Druck, oder? Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, ich Luftpumpe oder stell dir einfach mal einen Glasbehälter vor. So, der Glasbehälter ist geschlossen. Oben und unten, und du kannst von oben so ein Zylinder, also der Glaszylinder, sag ich jetzt mal, dieser runde Glaszylinder, der hat oben so eine Vorrichtung, da ist so ein Teller drin in dem Glaszylinder, und du kannst oben den Hebel reindrücken und diesen Teller nach unten drücken. Allerdings, um den Teller herum ist es so dicht, dass die Luft komprimiert wird, wenn du den runterdrückst, ne? Und jetzt drückst du von oben drauf, und irgendwann kommst du an den Punkt, an dem es echt richtig schwierig wird. Also sozusagen der Luftdruck im Inneren steigt. Ah, da entsteht auch Wärme. Vielleicht hilft uns das nachher nochmal weiter. Und plötzlich hast du da drin Luftdruck. So, ist jetzt dieser Luftdruck entstanden, weil von unten irgendwas gezogen hat oder weil du von oben gedrückt hast? Das ist lustig, oder? Aber auch wenn dieses kleine geistige Experiment ein paar Lücken aufweist, bleiben wir doch einfach mal dabei. So, jetzt nochmal. Zum Anfang zurück. Wir denken, das Vakuum ist leer. Okay, demnach, wo nichts ist und im Universum ist, sagen wir nicht nichts, aber da ist unserer Auffassung nach relativ wenig. Okay? So, wenn es jetzt tatsächlich stimmen würde, dann müsste die Erde alles, was um sie herum ist, anziehen. Richtig? Das ist die Frage, woher kommt denn diese Kraft? Das kann sich keiner erklären. Gravitation ist bisher nicht geklärt. Also ich meine, du kannst mir gerne schreiben, wenn das nicht stimmt, aber keiner hat wirklich eine Ahnung, woher Gravitation kommt. Und ich denke, das liegt daran, dass die Grundannahme eine falsche ist. Gravitation ist kein Sog, sondern Gravitation ist ein Druck. Und zwar ein überall existierender Druck. Ich lasse hier gerade nochmal eine Pause zum Nachdenken. Und ich muss kurz... Entschuldigung. So, jetzt. Wenn wir jetzt die ganze Geschichte umdrehen, wie vorhin schon und anfangs bemerkt, wenn wir sagen, dass das Vakuum das dichteste, das informationsreichste, das absolut bestimmende Element ist, im Sinne Information und Energie, dann hat es so einen gewaltigen Druck, dass es alles irgendwo hindrückt. Richtig? So, wenn sich das Vakuum aufgrund von Fluktuationen, auf die Fluktuationen und die Wirbelströme und so, da müssen wir vielleicht wann anders eingehen oder so. Aber naja, jetzt bleiben wir erstmal dabei. Stellen wir uns das einfach mal als konkrete Masse vor, ne? Okay, also im Vakuum, da ist eben alles drin. So, und jetzt entwickeln sich bestimmte Lücken. Löcher, wie vorhin auf dem schwarzen Papier der weiße Punkt. Und nehmen wir dieses Loch einfach mal als die Erde, diesen weißen Punkt. Das ist jetzt mal die Erde. So, jetzt drückt alles Umgebende, das drückt auf diesen Punkt drauf, weil eben der Punkt innerhalb dieser alles umfassenden Materie entstanden ist. Sozusagen ein Hohlraum. Deswegen übrigens ist die Erde auch eine Kugel. Das ist total cool. Wie gesagt, warum sie sich dreht und so, da kommen wir vielleicht später drauf. Das sind Sachen, die zu beachten sind, aber gut. So, jetzt ist also diese große, für uns große, runde Lücke innerhalb des Vakuums entstanden. Und alles, dieses ganze Vakuum drückt also auf die Kugel. Dann ist es doch klar, dass alles, was diese Kugel umgibt und was auf ihr drauf ist, durch den Umgebungsdruck durch den Umgebungsdruck des Vakuums auf diese Kugel gepresst wird. Das ist doch ein total, also bitte hilf mir, wenn du das nicht so siehst, aber das ist ein super nachvollziehbarer Aspekt. Oder, naja, Aspekt. Das ist eine super nachvollziehbare Wechselwirkung, ist wahrscheinlich die bessere Geschichte. Okay, das heißt also, um diese Erde herum hat sich eine Gasschicht gebildet. Diese Gasschicht, woher die kommt und warum auch immer, ich komme so auf so viele Links, aber die Sache ist halt, es hängen so viele Dinge damit zusammen. Aber die Grundprinzipien, ich will hier auf die Grundprinzipien eingehen, okay. So, das heißt, diese Gasschicht ist da. So, auf diese Gasschicht wird von der umgebenden Vakuumstruktur also einen Druck ausgeübt. Die wird komprimiert. So, damit bleibt sie erstmal an der Oberfläche und entfleucht nicht. Sie wird sozusagen eingeschlossen. Genau, sie ist eingeschlossen und entweicht deswegen nicht. Sie bildet zwar einen gewissen Übergang, aber ist ja ganz klar, weil das Vakuum ist ja auch nicht eine harte Grenze, bildet ja keine harte Grenze, sondern es ist ja immer so ein bisschen Verlauf, ne? Okay, jetzt haben wir also eine komprimierte Gashülle. So, innerhalb dieser Gashülle ist natürlich auch Druck. Und dieser Druck lässt nach. Also, nochmal, wenn wir die Erde als Hohlraum bezeichnen, einfach mal, und jetzt keine Erde-Hohltheorien oder so, die stellen wir mal ganz hinten an, sondern jetzt, wenn wir die Erde als Aushöhlung im Vakuum betrachten, sozusagen als eine Manifestation, die weniger energiereich als die umgebende Struktur ist, dann ist die, wenn man jetzt von innen, vom Mittelpunkt der Erde nach außen geht, also wir gehen nach außen über die, ganz außen auf der Erde sind ja Erdschichten und Gesteinsschichten. Die sind jetzt nicht mehr ganz so hohl oder, sagen wir es mal so, die sind energiereicher, weil sie ja dem Vakuum näher sind. Kommst du mit? Okay. Die Gasschicht ist nochmal energiereicher, weil sie dem Vakuum noch näher ist als die Erde. Und das kann man auch so herleiten, wenn man sich mal die Schwingungsstruktur von diesen Materie, wie beschreibe ich das? Also wenn man sich die Eigenschaften der Materie von innen nach außen mal anguckt, dann stellen wir fest, dass Stein weniger schwingt und weniger fluktuiert, als es das Wasser tut. Und das Wasser fluktuiert weniger, als es Gas tut. Ne? Also wenn ich Wasser koche, geht es ja in den gasförmigen Zustand über, weil es angeregt ist und sich schneller bewegt. Das heißt, es ist energiereicher. Was wiederum heißt, und im Übrigen ist es auch total abgefahren, gasförmig strebt nach oben. Was ja auch heißt, dass je energiereicher etwas ist, je energiereicher etwas ist, desto besser kann es sich mit energiereicheren Ebenen verbinden. Das klingt gut, genau. Das heißt also, ein Gas wird sich eher mit Gas verbinden oder mit einer nächsthöheren Stufe der Energie als mit einer geringeren. Ja, wobei, das kommt auf die Wechselwirkung und den Temperaturzustand und den Druck an, aber so als Gedankenexperiment. Das heißt, Gas strebt nach oben. So, und wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Also jetzt haben wir diesen Verlauf bezeichnet. Vom Mittelpunkt der Erde über die Erdschicht und Gesteine, Wasser, Gas und dann das Vakuum. Das heißt, wir sind von innen nach außen immer energiereicher. Und diese logische Konsequenz, die wird, glaube ich, heutzutage gar nicht berücksichtigt. Was krass ist, weil ich denke, letztlich ist dieser Schluss so simpel. Also, das heißt also, wir befinden uns in dieser auf diesen Hohlraum Erde gedrückten Gasschicht. Und dann ist es ja wohl eine klare Folge, dass innerhalb dieser Gasschicht ein bisschen geringerer Druck existiert, weil sie eben aus Richtung des Universums gesehen Richtung Erde strebt oder Richtung Erde gedrückt wird. Das heißt, im Vakuum ist der höchste Druck. In der Gasschicht ist ein bisschen niedrigerer Druck und innerhalb der Erde ist ein noch geringerer Druck. Das heißt also, der Mittelpunkt der Erde ist der geringste Druck in Bezug auf das umgebende System des Vakuums. Das heißt also, in letzter Konsequenz, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ich sag's einfach mal. Das heißt also, sozusagen müsste im Inneren, im Mittelpunkt der Erde, sowas wie ein schwarzes Loch sein. Wobei das dann wiederum als sehr energiereich bezeichnet wird. Ah, nee, das führt zu weit. Vielleicht ist auch diese schwarze Loch-Geschichte jetzt gar nicht, und vielleicht ist sie nicht ganz so stichhaltig. Aber ist ja egal. So, diese Gasschicht presst uns also auf den Erdboden. Wenn wir versuchen zu springen, ist es also, wir bewältigen? Wenn wir hüpfen, du stellst dich jetzt hin und hüpfst mal nach oben, dann instant wirst du wieder angezogen, sagen wir, aber das ist nicht so. Wir werden eben von der Gasschicht, die je höher du kommst, so dichter ist die, deswegen wirst du runtergedrückt. Verstehst? Und eigentlich ganz simpel. Das ist so simpel, dass es schon fast unglaublich ist. Jetzt kann man natürlich über Dinge nachdenken. Wie zum Beispiel das Licht. Wo entsteht Licht und wie entsteht Licht? Aber weißt du was? Das ist die nächste Folge. Jetzt momentan, also und heute, ich glaube, wir haben schon eine halbe Stunde. Ja, wir haben fast eine halbe Stunde. Das ist eine gute Zeit. Denk doch einfach mal darüber nach, wie dir der Gedanke gefällt. Ich würde mich auch gerne über eine Mail von dir freuen, falls du ähnliche Gedanken hast oder so. Schreib mir doch, ich weiß gar nicht, ob ich Kommentare einrichte auf der Seite, auf der ich den Podcast poste oder so. Du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben. Erstmal an david.joisten@gmail.com, wenn du das möchtest. Findest mich im Internet. Genau. Gibt's noch was? Nee, ich glaube, dabei belasse ich es. Das ist eine erste gute halbe Stunde gewesen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Falls dich dieser Podcast so ein bisschen getriggert hat und falls du interessiert bist, was ich noch so zu erzählen habe, es gibt einen anderen Podcast, den ich mache. Das ist der Ja- oder Nein-Podcast mit Roman. Hör doch mal rein, der ist ein bisschen lustig und entspannt. 15 Minuten geballtes Pro und Contra. Und du kannst mich auch gerne auf Facebook besuchen. David Joisten müsste das sein. Irgendwie, du findest mich schon. Ich habe da gerade ein Foto mit einer dämlichen Brille. Genau, das war's eigentlich soweit. Genau. Ich danke dir fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Mach, was du tust und wir hören uns nächste Woche. Danke nochmal und tschüss. Mach's gut.